Wanderer, willkommen zur neuesten Episode des Greifenblaue Podcasts, der einzige Podcast, auf den auch Grind stolz wäre. Heute zum zweiten Teil von RPG A Day mit Christophos und Greifenblaue beim gemütlichen Teepläuschen über die weiteren Fragen des RPG A Day. Ja. Ja, insofern hoffe ich, ihr hattet mit dem ersten Teil Spaß, denn es geht mittendrin weiter mit Frage 17, also quasi der zweiten Hälfte. Christoph, genau. Welchen fiktionalen Charakter würde am besten in deine Gruppe passen? Gibt es mehrere Kandidaten? Ja, bitte, ich würde mir mehrere. Zum einen, sehr cool. Aber dass mir mehrere nicht rauswerfen kann. Ja. Wenn ich ja früher schon mal sehr, sehr cool fand, habe ich auch versucht, mal nachzuspielen. Das war ja nun der Joxer aus Xena. Ah. Da ich aber ja quasi seinen Part übernommen habe, weiß ich nicht, ob sich noch einer davon sehr gut machen würde. Ich weiß nicht, ob zwei Taschenlappen fallen, dass er da gut sind. Das ist halt die große Frage. Ich schätze mal nein. Weitere Kandidaten, die ich ganz cool finden würde, wären zum Beispiel die Winchester-Brüder aus Supernatural. Und was ich gerade aktuell schaue, ist diese Amazon-produzierte Serie Lucifer. Du willst Lucifer? Ja. Weil die Interpretation ist mal wirklich gelungen, finde ich. Die Darstellung. Lucifer dreht auch nur, für den will ich nicht. Ja, stimmt, hast recht. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Er betrügt, ja, das stimmt. Ja, aber die Darstellung an sich, die fand ich halt sehr, sehr cool, ja. Weil er in der Serie halt als so sehr, sehr neugieriger Charakter dargestellt wird, der halt versucht, die Menschheit zu verstehen und daran auch jede Folge immer kläglich scheitert. Vorausgesetzt, wir würden die neun Ebenen der Hölle stürmen würden, dann würde ich ihn mitnehmen, weil er da bestimmt genug Hintergrundkenntnis hat. Ja, da wäre quasi, kennt er wie sein Zuhause. Mhm. Xena wäre übrigens auch noch ein Charakter. Oh, nicht schlecht. Den ich mir mitnehmen würde. Ja, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe einfach mal die Jungs von Big Bang Theory aufgeschrieben. Da würde ich im Prinzip jeden mal in die Runde nehmen. Hatte ich auch als Idee, ja. Ah, okay. Genau, ich glaube, da hat jeder so seine Qualitäten und es gibt ja noch die ein, zwei Folgen, wo Wolowitz Spiel leitet mit hochimmersiv sozusagen, mit der Stimme etc. Oder Sheldon den Weihnachtsmann tötet, also ich glaube, da hätten wir genug Spaß. Der nächste Dungeon Crawl ist gesichert. Stimmt. Ja, kommen wir doch dann zur nächsten Frage, der Frage 18. Von welcher Innovation könnten Rollenspielgruppen am meisten profitieren? In Klammern technologische, spielmechanische oder soziale Neuerungen. Was verbessert die Spielerfahrung? Deiner Meinung nach? Ja, ich habe da zwei Ansätze. Mein erster Ansatz, also erstens, es ist nicht strombetrieben. Nämlich Battlemaps, Miniaturen oder Pawns. Also quasi Pappaufsteller sind das. Das wäre so das Erste. Das hat zumindest mein Spiel hervorragend, spielspaßtechnisch hervorragend erneuert. Ich mag das sehr in den meisten Spielen, die ich spiele. Und dass die andere Innovation, die gab es ungefähr 1973, Zufallstabellen. Aber seitdem nicht ungebrochen faszinierend. Also, oder anders gesagt, ich entdecke die Faszination der Zufallstabelle, wenn ich so eine coole Tabelle sehe, auch immer wieder eigentlich. Ja. Und die geht nicht verloren. Das stimmt. Das ist so meine Idee. Ich dachte, der technische Schnickschnack ist ja eh nicht so mein Ding. Obwohl sowas wie Tabletop-Audio, ich benutze es in letzter Zeit ganz gerne, auch so zum Hören beim Brettspiel oder so. Ja, beim Rollenspiel. Also wir wollten es letztens hören, benutzen bei so einem Zombie-RPG und da war dann aber der Server so überlaufen, du musst dazu ja online sein und dann hat das nicht hingehauen. Ja, gut, das ist dann immer hat dann eher den Spielerabend gestört, als ihn bereichert. Aber klar. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, wie du dich erinnern kannst, und mit unserer Schlangschädel-Kampagne, die wir angefangen haben in Wolfenbüttel. Ja. Da fand ich die technischen Gadgets, die nebenbei aufgebaut wurden, mal abgesehen davon, dass sie manchmal nicht funktionierten oder es halt Probleme gab. Das ist mal leider mit Technik verbunden. Fand ich an sich aber als Darstellungsprinzip nicht verkehrt. Das sollten wir noch mal kurz ausführen. Und zwar hatten Ist das so ein bisschen wie ein Online-Spiel gewesen, bloß dass halt alle in einem Raum saßen und manchmal sogar an einem Tisch? der Spieler... Ich glaube immer. Ja, wir hatten, genau, da warst du noch nicht dabei, wir hatten auch noch mal in Wallers gespielt, da ließ sich das platzmäßig nicht so arrangieren. Das Komplizierte war ja dann auch immer woanders zu spielen. Ja, jedenfalls, genau, der Spieler hat halt seinen PC-Bildschirm und seinen Generalblick darauf. Und die Spieler hatten einen Bildschirm mit der Spielersicht und da war halt der Fog of War sozusagen drauf, also alle Teile verdeckt, die man nicht sieht. Und darüber haben wir dann auch die Kämpfe abgewickelt. Ich persönlich hatte häufig das Gefühl, dass es kaum Mehrwert gegenüber der Battlemap hat. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass wenn jetzt Pathfinder in noch höheren Stufen ist und wenn man ganz viele Zustände verwalten muss etc., das ist schon interessant, weil das macht das System natürlich dann alles für dich. Ist richtig, das wollte ich nämlich auch noch einstreuen, dass beispielsweise solche Sachen wie Lebenspunkte, wenn du Lebenspunkte im Kampf verloren hast, hat das System ja gleich dargestellt, wo du konntest die Werte angeben. Genau, das musste natürlich der Spieler dann nicht verwalten, das genau. War gut. Gerade diese Massenkämpfe, die wir noch ab und an hatten. Genau, also ich fand aber gut, dass wir es immer... Also, dass die Spieler halt immer noch selbst gewürfelt haben und nicht haben würfeln lassen am Bildschirm. Das haptische Element brauche ich halt weiterhin. Ja. Oder gerade wenn man an einem Spieltisch sitzt, bietet sich das ja an. Ist ja was anderes, wenn die Leute jetzt überall woanders sitzen, dann ist Selbstwürfeln, ja, wo gerade das Thema, Würfeldrehen, wie der Tannenlohn aktuell ist, noch aus Spielersicht beleuchtet wird und zumindest eine Quote von aktuell stabil 10% gibt, die selber als Spieler drehen würden. Naja, da, okay. Ja, also wo ich jetzt, wo noch kurz bei Frage 18 um zu bleiben, was mich sehr beeindruckt hat, aber da kenne ich, weiß ich jetzt den aktuellen Stand der Technik gar nicht mehr. Vor einigen Jahren wurde mal so ein riesen Tisch präsentiert, so ein Surface-Tisch, was ja quasi eine einzige riesen Darstellungsfläche, Monitorfläche war, ein Tisch quasi als riesen Monitor. Und da wurde ja mal eine D&D-Runde visualisiert. Genau, also ganz genau zu sagen, das war sogar eine ganz offizielle Geschichte. Das hat der Microsoft Support gemacht. Genau, das war das Surface, wir haben halt mal D&D gespielt, um sozusagen die Möglichkeiten dieses Tisches zu beleuchten oder zu zeigen. Ja. Genau. Und das sah eigentlich schon ganz cool aus, weil der Ball hat, glaube ich, auch einen Drache angegriffen und mit Feuerball und Feuereffekten und so. Das sah schon ganz geil aus. Kann ich mir sogar noch sehr cool vorstellen. Also da würde ich mal sagen, das würde ich echt gerne mal ausprobieren, wie sich sowas tatsächlich spielen lässt. Weil die konnten ja auch dann Höhlen gleich darstellen, Dungeons darstellen, Waldgebiete darstellen, so mit hübscher, ganz hübscher Fall, Grafik. Die Frage für mich ist aber, wie viel Vorbereitung muss ich in sowas reinstecken? Ja. Also ich weiß, der Spielleiter von Schlangenschädel musste zum Beispiel in Fog of War sehr viel Zeit legen, weil er alle Karten, die Ausschnitte, die er vernebelt, sozusagen händisch, also nicht händisch, sondern per PC abgeklebt hat, in Häkchen abgeklebt. Mhm. Und ich vermute mal, dass so eine Surface-Verwaltung auch noch viel Arbeit ist. Ja, klar. Bis das mal irgendwann sozusagen zu Plug and Play und also drei Handgriffe und schon. Also da schätze ich schon, dass der Spielleiter auch gleichzeitig nach Möglichkeit Informatik studiert haben sollte. Ja, das ist nicht ganz schlecht wahrscheinlich. Ja, Preis kommt noch dazu. Aber ja. Okay, ja, achso, genau. Wo wir die ganzen Fragen hier einfach so vorlesen, die hat übrigens Jägers nett übersetzt mit AE und S hinten. Ja, wie jetzt neuerdings auf dem Blog steht, ich hab's vermutlich schon mal auch falsch geschrieben, aber das. Aber du hast das letztes Mal schon richtig erkannt. Ja, aber genau, gerade das AE irritiert ja auch, das hätte ja auch trotzdem ein Ä sein können, aber wie auch immer. Gut, ja, was haben wir denn noch? Was ist der beste Weg, um ein neues Spiel zu erlernen? Ja. Würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, mitspielen. So, glaube ich, wir sind ausnahmsweise mal einer Meinung. Genau, ich habe noch aufgeschrieben. Mit einem erfahrenen und oder einem begeisterten Spielleiter mitspielen und dann selber leiten. So mache ich das auch immer am liebsten. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel an unsere Ascalon-Runde auf dem Conventus Leonis. Ne? Ascalon, also hätten wir das bei irgendwem gespielt, hätte wahrscheinlich nicht viel Spaß gemacht. Das ist auch ein Mittelalter-Rollenspiel, relativ trocken. Aber das hatten wir beim Autoren gespielt und der war natürlich von seinem System begeistert, wollte die guten Seiten zeigen sozusagen. Das hat durchaus Spaß gemacht. Und ja, bei Savage Worlds hat es mir dann letztlich auch kein erfahrener, aber ein davon begeisterter SL sozusagen im Zweitversuch Savage Worlds dann doch noch ans Herz legen können. Mhm. Ja. Ja. Genau, was zum Beispiel, was ich gar nicht mag oder auch nicht verstehen kann, wenn man ein Abenteuer leitet, weil man es blöd findet und zeigen möchte, wie blöd es ist. Also da kann kein gutes Spielerlebnis draus werden. Nee. Aber schon ein bisschen kontraproduktiv. Das, ja. Gut, das werde ich auch nicht verstehen. Kommen wir zu Frage 20. Das herausforderndste, jedoch lohnendste System, das du erlernt hast. In Klammern, welches Spiel hat dir große Mühe zum Erlernen bereitet, erfüllt dich aber mit Freude, dass du es getan hast? Ich bin gespannt, ob wir wieder einer Meinung sind. Ich habe auf jeden Fall Pathfinder geschrieben. Es ist, eigentlich ist es gar nicht so schwierig zu lernen, weil wenn man von D&D 3 und 3.5 kommt, hat doch viele Ähnlichkeiten, aber es gibt halt auch viele, viele, viele kleine Unterschiede. Und auch heute lerne ich noch das System sozusagen, seine Feinheiten nämlich. Und manchmal erfüllt es mich ja nicht mit großer Freude. Manchmal geht es auch einfach nur auf den Keks, aber oft erfüllt es mich doch mit großer Freude. Ja. Ja, genau. Das kann ich zum Beispiel bei einem oft hier gerenteten System nicht behaupten, dass mich mit. Das erfreut mich höchstens mit Freude, mich darüber aufzuregen. Aber diese Art Freude ist vermutlich nicht gemeint. Außerdem habe ich es bei Weitem noch nicht gemeistert. Also. Dazu sind meine System-Skills in diesem System noch viel zu niedrig. Oh. Naja, ich kann dir jemanden empfehlen, der kann dir das bestimmt beibringen. Unwahrscheinlich. Wenn, will ich es mit allen 7 Werten für Tränke spielen. Inklusive Haltbarkeit. Und Gesteinskunde. Und jeder Trank ist gestern abgelaufen. Das ist nicht erdreht. So, dann... Ja, gehe ich jetzt nicht ganz konform. Also ja, ich habe mich damals ja von Pathfinder durchaus begeistern lassen. Mittlerweile spiele ich es nicht mehr so gern. Ja. Kann mich aber noch an meine alte Vampire-Zeit erinnern. Das fand ich schon nicht unbedingt schwierig von den Regeln her, sondern schwierig vom dort propagierten Erzählsystem her. Völlig richtig. Da gab es mal einen super guten Blogartikel zu, der sozusagen sagte, eigentlich, ich kriege das noch nicht mehr ganz hundertprozentig zusammen, aber eigentlich geht der Vampire sozusagen in drei Richtungen. Das hat man beim Live-Rollenspiel auch immer oft gemerkt. Da war ich ja auch einige Jahre als Spieler und als Spielleiter dabei. Jedenfalls hast du quasi das System, das dir ein ganz konservatives oder ein in großen Teilen sehr konservatives System, was sich heute als Erzählspiel schimpft sozusagen, gar nicht vergleichen lässt. Ja. Sondern was eigentlich auch sehr konservativ herkommt. Klar, es hat einige Besonderheiten und ja, gut. Wir haben das, dann haben wir den Hintergrund mit zum Beispiel, das war Intrigen und den Treffen auf Elysien. Nimmt man das über? Ich weiß gar nicht mehr. Sind das die Treffen? Ja, ich glaube. Naja, jedenfalls. Aber Waffenruhe herrscht und so, genau. Ja, genau. Dann in quasi die Stadtchroniken und so weiter. Also eine große Sozialgruppe, man konnte Airmaps anlegen und so weiter. Also so ein charaktergetriebenes Spiel. Draufsteht noch das persönliche Horror ist. Ja. Das ist ja auch noch eine ganz andere Art. Und das sind ja schon quasi drei Stile. Und beim Lapen hast du halt auch Leute, die Action brauchen. Genau, und manches fühlt sich halt in dem System ja auch an, dass du halt quasi eine Art Superhelden spielst, weil der Vampir dem normalen Menschen natürlich absolut überlegen ist. Ja. Und wenn man dann halt auch diese Menschlichkeit etc. außer Acht lässt, die das System ja durchaus bietet, dann hat es ja eben auch diese besondere Note nicht mehr. Das ist, also ich, wie ich mal angeguckt wurde, als ich eine Vampirkraft nicht einsetzen wollte, weil mich die sozusagen zu weit vom Mensch, aber ich glaube, da bin ich zu Weiß ich auch nicht. Ja, ich würde noch was zu Pathfinder sagen, gestellt. Ja. Ich habe ja quasi bei Pathfinder gerade meine zweite, dritte oder vierte Renaissance erlebt. Nämlich gab jetzt ja einige, so das hochstufige Pathfinder ging auch ganz schön, dauert lange, könnte alles schneller gehen und manchmal sehr anstrengend, aber habe jetzt ein paar Mal Pathfinder Society gespielt und das Format gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und da würde ich auch gerne selber mal leiten. Und das hat mir die Freude auf jeden Fall auch wieder zurückgebracht. Insofern, ja, das erfüllt mich auf jeden Fall mit Freude. Jawohl, jetzt bin ich mal gespannt, nämlich auf die Frage 21, die lustigste Fehlinterpretation von Regeln. Sich da auf eine festzulegen, ist jetzt gar nicht so einfach. Hatte ich aber tatsächlich vor kurzem erst, also die picke ich jetzt einfach mal raus, weil ich da mich kürzlich drüber amüsieren konnte, weil ich dem Spielleiter so leider seine Pläne verhagelt habe. Nämlich der Zauber, den ich, oder ich benutze sehr gern einen Zauber, der zweiten, also bei Pathfinder, der zweiten Stufe Blindheit oder Taubheit verursachen. Ja. Und in meiner Pathfinder-Runde vor kurzem war unser Gegner ein Schreckenswolf, der uns mit anderen, also mit normalen Wölfen attackiert hat. Dann hatte mein Bade diesen Blindheitszauber geworfen. 7 Runden davor keinen Nutzen gehabt. Richtig, richtig. Außer gesungen, nichts passiert. Und er fragte mich dann, wie lange jetzt der Schreckenswolf erblindet sei und welche Konsequenzen das hätte. Und ja, dann blätter doch mal durch. Dann hat er geguckt und dann was, der ist permanent. Ja, also lässt sich natürlich durchaus heilen mit dem Gegenzauber, aber A, muss man den erstmal können und vor allen Dingen seine Wurst schergen. Ja, und schon hat dann der böse Schreckenswolf, war er dann eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, das ist doch, finde ich, dann auch ein überraschender und cooler Erfolg, den ihr euch da irgendwie verdient habt. Also ich war bei der Runde nicht dabei, noch. Aber genau sowas finde ich halt auch cool. Und wenn man, das sind ja so genau die Situationen, die dann halt gerne weggedreht werden. Ja, also. Was war denn bei dir der Fall? Ich habe tatsächlich nichts gefunden. Also es gibt bestimmt genug viele Interpretationen von Regeln, aber irgendwo, wo es ja so richtig lustig ausgewirkt hat, also ist mir jetzt so nichts in Gedanken hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte schon mal mit Earth Glide wurden seltsame Dinge angestellt zwischen Spieler und Spielleiter, bis die sich dann so, nee, das geht gar nicht so. Ah, eine lange Fehlinterpretation, ganz interessant, weil ich habe ja Pathfinder auch durchs Spielen gelernt und in meinem ganzen Umfeld, egal in welcher Gruppe, war das nicht so bekannt. Das gibt einige Zauber, die bei Pathfinder eine ganze Runde dauern. Und die sind dann immer innerhalb der Runde erschienen. Also das ist völlig falsch. Du meinst Elementarbeschwörung, also Kreaturenbeschwörung. Ja, Monsterbeschwörung, genau. Und da steht auch ein bisschen missverständlich drin vielleicht, aber tatsächlich erscheinen die erst nächste Runde. Das hat mir dann irgendwie über PFS, genau, hat mir das mal einer, habe ich das dann mitbekommen und dann noch hinterher nochmal durchgelesen. Also, oh Mensch, der hat ja recht, das haben echt alle um uns herum, die sich auch teilweise gar nicht sonst wie kennen, falsch gemacht. Das fand ich sehr faszinierend. Ja, aber so richtig lustig war es trotzdem nicht. Ja gut, aber lustig ist ja dann, wenn es wirklich jeder falsch macht. Ja, also genau, es war so eher erstaunlich, als dass es wirklich lustig war, aber ja. Ja, die Frage 22. Ich kriege immer die mit den Klammern. Vermeintliche zufällige Spielereignisse, die sich immer wiederholen. In Klammern, Zufallsereignisse, Schätze, NPCs, Zeichnungen und Tabellen sind Teil der meisten Spiele. Gesucht wird eine Geschichte mit Ereignissen, die längst keinen Anschein des Zufälligen mehr haben. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, du möchtest über meine Charaktere sprechen. Nee, viel besser. Ich habe deine Winter-OPC-Auslosung hier aufgeschrieben. Ach so, ja. Ja, sehr gut. Wo ich verzweifelt mir Mischmethoden überlege, damit die nicht derselbe zweimal hintereinander gezogen wird und und sie auch tatsächlich nicht mehr hintereinander liegen, sondern an verschiedenen Stellen des Lostopfes eingemischt wurden, aber trotzdem schaffst du es zielsicher immer wieder mal zwei Zauber denselben hintereinander zu ziehen. Aber gut, es ist natürlich auch so, wenn es jetzt hier 80 Beiträge gibt und 20 Leute davon haben doppelt was eingerechnet, ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das irgendwann halt auch mal passiert. Aber es halt trotzdem sieht das mal sehr erstaunlich aus, dieser Effekt. Und dann habe ich ja noch aufgeschrieben, bei Beyond the Wall, darüber reden wir auch demnächst. Ja. Da habe ich immer beim Dungeon immer das untypische Erlebnis erwürfelt. Das war nichts nur eine 6-Tabelle. Gibt es halt 5, was weiß ich, Endgegner, 5 Endgegner. Und der 6. ist dann, es gibt keinen Endgegner sondern. Oder am Eingang, es gibt keinen Wächter sondern. Und da habe ich immer genau das gewürfelt, was dann das untypische Ereignis. Und das ist mir, glaube ich, 2 oder sogar 3-mal passiert. Mhm. Ja, ist aber doch, ich hoffe, was Gutes draus geworden. Hast du da irgendwas, was sich dauernd wiederholt hat? Was natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, sind meine in aller Regelmäßigkeit auftretenden Charaktertode. Ja, die sind aber nicht sind zufällig. Zufällig? Die sind nicht zufällig, sondern von dir herbeigeführt. Behaupte ich jedenfalls. Ja, dann kann ich dich ja nach deiner Worst Luck Story fragen. Moment, ich guck mal auf die eigentliche Frage am besten. Teile eine deiner besten Patzergeschichten. Ah, oh. Ich glaube, die hatten wir in der letzten Folge schon ausgiebig. Ja, jawohl, ich habe schon einige gefeiert, das stimmt. Aber ich glaube, die wirklich dümmste war die mit dem Zauberwendeschwert. Ja. Also die war schon sensationell. Das war auch der Grund, dass du es echt zwei Sessions vorher hattest du das Ding analysiert. Das war, glaube ich, in realer Zeit schon tatsächlich etwas her, muss man fairerweise sagen. Aber im Prinzip wusstest du, dass wenn du darauf einen Zauber wirfst, dass sich der Zauber gegen dich wendet. Ja. Damit habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Ja. Und das war so schön. Also ein schöner Bad-Ass-Move sozusagen. Und dann geht auch sowas von in die Hose. Ich glaube, sogar ein Barbar hätte den Feuerball locker überlebt, aber das ging der Magier nicht ganz. Er hat seine eigene Medizin zu schmecken gekriegt. Ja. Leider. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? So, ich habe irgendwo Christoph Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. Ja, gut. Ich habe mir noch ein bisschen mehr aufgeschrieben. Was habe ich denn hier noch? Was ich früher tatsächlich ganz gerne gemacht habe, und zwar bei so Spielleitern, die es gerne in eine gewisse Richtung treiben. Ich habe Railroad ist ja geschrieben. Und Leuten, wo man, du darfst nur aus eigener Unfähigkeit sterben. Da macht es natürlich auch richtig Spaß zu patzen, weil die geraten dann ins Schwitzen, weil sie ja irgendwie das so zurechtbiegen müssen, dass man dann. Ja. Aber das würde mir heute wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr machen, da würde ich gleich den Spielleiter wechseln. oder ich kenne genug Spielleiter, die mit meinem Spielstil kompatibel sind, sagen wir es so. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich relativ wenig tödliche, für mich tödliche Patzer gehabt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ich musste einmal als Schurke einen Paladin niederschlagen. Und da ging es, das war im Prinzip auch kurz vor einem TPK, also quasi der Paladin wollte einer Sache nachsetzen, die uns in den Tod gerissen hätte. Was macht man da als Schurke? Also, okay, du schlägst den Paladin von hinten nieder. Und so, du weißt, was das für Konsequenzen hat, wenn das nicht gelingt und dann aber auch so richtig schön mit einer 20 weggebügelt. Also war er ein Patzer für den Paladin. Naja, und er wachte dann irgendwann und ja, also das war. Ja, dann die Frage 24. Welches Spiel würdest du am ehesten anderen schenken? Ja, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wen ich beschenke. Also sind es Einsteiger, dann würde ich tendieren zur Dungeon Slayers Box, eventuell sogar zur Aburea Box oder zur Star Wars Box. Genau. Ja. Also noch klüger wäre es, denen das erste Spiel zu schenken. Also zum Beispiel die Box in die Hand zu drücken, leer und mit so einem, oh, ich leite es für dich oder so. Ja. Das ist, glaube ich, die noch klügere Variante. Und für erfahrene Rollenspieler oder welche, die schon da Kenntnis haben, würde ich, glaube ich, zu Beyond the Wall greifen, weil das ist auch vom Preis passt es sehr gut mit 25 Euro. Das ist noch im Geschenkerahmen, sage ich mal. Und bietet ein etwas anderes, aber doch hervorragendes Spielerlebnis. Ja. Und so viel Abenteuer. Auf Zufallstabellen. Der größte Innovation seit 1977. Das hältst du nicht aus. Vorhin war es noch 73. Ja, man ist sich noch nicht ganz. Achso, okay. Die Forscher sind sich über eins. Die Innovatisten. Innovatisten. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, gar nicht so einfache Frage. Frage ist ja, was möchte ich mit dem Geschenk denn jetzt eigentlich erreichen? Also möchte ich jetzt quasi jemanden zum Rollenspiel führen oder möchte ich jemanden einfach nur ein Geschenk, also möchte ich einem Rollenspieler ein Geschenk machen? Ja. Nee, gut, was würdest du denn einem Einsteiger schenken? Wobei ich vermute, dass wir uns da recht einig sind. Ja, doch. Also ich würde, auch wenn es vielleicht nicht immer die besten sind, aber ein Lizenz-Rollenspiel schenken, also du hast ja schon Star Wars erwähnt, ja, würde ich vielleicht bei Fantasy-affinen mit Herr der Ringe versuchen, weil es einfach ein Name ist, weil es Begriff ist. Also ja. Die deutsche Übersetzung hat ja ein paar Schwächen, kommt ja demnächst deutsch neu raus, kostet allerdings 50 Euro. Und es ist halt, das sind halt wieder so einige Sachen so speziell. Also das ist eher was, ich weiß nicht, ob das als erstes Rollenspiel gut ist. Kann sein, dass das funktioniert, dazu kenne ich es zu wenig, aber... Naja, also bei die Vorgänge sind Wirk. Unserer Brettspielrunde mit dem Felix beispielsweise, bei dem hat es ja auch mit Dungeon Slayers gut geklappt, hat ihm ja Spaß gemacht. Ja. Aber er ist ja jetzt auch großer Game of Thrones-Fan und so, also damit kann man ja auch schon größer Leute retten. Da zum Beispiel ist die Einsteigerbox wiederum gut, also oder gibt ja keine Box, aber das Einsteigerheft, das kostet glaube ich 10 Euro. Ja. Hat eine tolle Karte dabei, also selbst wenn er keinen Bock drauf hat, kann er sich die Karte hinten hängen. Also Restaurantskarte ist schon cool. Ja, ist richtig. Und ist cooles Artwork, ist halt gleich das Abenteuer dabei. Und dann kann man sich halt überlegen, möchte ich da tiefer reingehen. Ja, das ist auch, glaube ich, sowohl für Anfänger als auch für Erfahrene kein schlechtes Geschenk. Ja. Was macht einen guten Spielercharakter aus? Frage 25. Was macht einen guten Spielercharakter aus? Also es geht ja nicht um den Spieler, sondern um den Charakter. Es geht nicht um den Charakter des Spielers, sondern... Das wäre auch eine interessante Frage. Ja, könnten wir jetzt Pünktlichkeit etc. aufzählen wollen. Also da wusste ich jetzt gar nicht, wie ich das jetzt richtig beantworten sollte, weil es hängt ja doch viel mit dem Spieler einfach zusammen, der ja den Charakter darstellt. Ja, also dir ist auf jeden Fall die Umsetzung sozusagen wichtig mit ein wenig, was gemeinhin als Rollenspiel und von mir als Charakterspiel bezeichnet wird. Ja, ja, okay. Insbesondere von dir als Charakterspiel. Ich habe auf jeden Fall ein rundes Konzept. Also ich finde wichtig, dass das, was man ausspielt sozusagen oder das, was man spielen möchte, auch sich auf dem Charakterbogen wiederfindet. Man sollte nicht zu viel Hintergrund vorab festlegen. Ich finde es immer gut, wenn man sich seinen Charakter auch am Spieltisch noch erarbeitet und formt. Dass man jetzt als Beispiel bei Pathfinder Talente und Merkmale eher nach Konzept als nach Optimum nimmt. Klammer auf, aber auch nicht gegen. Finde ich auch wichtig. Und dass er eine Gruppenverankerung hat. Also überhaupt eine Gruppenbefähigung. Also ich finde, es gibt so viele Charaktere, die dann so als Soziopathen gebaut werden, die auch niemand länger als 3 Minuten ertragen würde. Aber im Rollenspiel muss man dann sie sozusagen in Häkchen mitschleppen, weil, okay, der Typ ist jetzt da und sein Charakter wohl auch. Das ist halt, ne, also man sollte sich schon in die Gruppe, sollte einem eine Möglichkeit geben, den Charakter integrieren zu können. Ja. Ich finde es auch gut, wenn man sich vorher abspricht, etc., dass man alles ein bisschen ausgleicht oder wie auch immer, oder gemeinsam erschafft. Aber in jedem Fall, wenn ich das alleine zu Hause in meinem stillen Kämmerlein mache, muss ich irgendwie drüber nachdenken, so, wie kriege ich jetzt den Charakter in die Spielgruppe? Wieso sollten die einen Grund haben, mich mitzunehmen? Richtig, und warum sollten die, oder welchen Grund sollten die haben, dich weiterhin zu behalten? Also nur weil du ja als Spieler mit dem befreundet bist, heißt es ja nicht, dass die Gruppe ja trotzdem mit dem klarkommt. Das kann durchaus, aber das heißt nicht, dass man so immer Charaktere spielen, die Gruppen tauglich sind, die immer sehr, oder sehr auf die Gruppe zugehen. man kann da auch natürlich noch was anderes machen, aber dann muss man sich trotzdem irgendwie einen Move überlegt haben, sozusagen, warum musst du jetzt mit mir ziehen? Sind das, vielleicht bin ich der Boss, der adlige Graf, und das sind meine Lakaien, die mit mir ziehen. Dann haben wir natürlich einen. Ja, also auch sowas kann, sowas meine ich auch. Das kann auch eine groben Verankerung sein, ohne dass das jetzt sozusagen, dass ich den nicht arrogant spielen könnte, genau. Oder deswegen war es mir zum Beispiel wichtig, dass bei dem Game of Thrones Ding, da hatte ich dann doch Bock, den Adligen zu spielen. Einfach weil die anderen noch ein bisschen unerfahren waren. Und ich hatte auch Bock, denen auch so ein bisschen, so ein Stück weit arrogant zu geben. Oder halt auch adelig zu geben. Mhm. Und das ist ja auch, denke ich, hoffentlich halbwegs gelungen. Ja, kann ich bestätigen an der Stelle. Genau, ja, ansonsten bin ich tatsächlich einer, ich bin zwar, leg ja viel Wert auf, durchaus auch auf Werte etc., bin trotzdem auch keiner, der Bock hat, jetzt bei Pathfinder jedes Buch nach allen Talenten und Merkmalen zu durchsuchen. Also ich mag das schon ganz gerne, wenn ich da meine zwei, drei Talente so, ich mache jetzt was weiß ich, den zwergischen Totengräber, ein Wüstenzwerg etc., das passt, und dann suche ich mir schon das, was dazu passt. Das darf dann ruhig auch mir was bringen, ne? Aber es muss ja halt nicht immer der, weiß ich nicht, Rundumschlag sein oder so. Weil der jetzt halt einen Schadenspunkt mehr macht im Schnitt bei 1000 Schlägen. Die nächste Frage. Welche Hobbys passen gut zum Rollenspiel? Ja, willkommen in der Hobbyberatung. Ja, da steht ja, da steht auch ausdrücklich nicht, dass man ihnen selber nachgeben soll oder muss. Ich habe auch ein paar aufgezählt. Wie Brettspiele, Tabletops, Figuren bemalen, LARP, Theater, Schreiben, Bloggen. Ein paar davon mache ich selber ganz gerne. Paar ja. Nicht. Ja, zu Figuren bemalen würde ich mal gerne wieder machen. Als großer Theaterfan. Ja, nicht zwingend. Aber gut, es gibt durchaus einen befreundeten Spieler, der öfter mal der selber Theater spielt und so. Da kannst du natürlich auch was für dein Spiel rausziehen. Ja. Es sollte natürlich nicht so sein, dass es sich denn nur noch darauf fokussiert. Dann geht es einem auch um entsprechenden Körperteil. Ja, aber ne, auch wenn man regelmäßig schreibt etc., das bringt doch einiges. Ne? Oder hatte ich LARP genannt? Ja. Ja. Das bringt einem auch nochmal eine ganz andere Perspektive aufs Spiel. Nun überlegt man sich vielleicht zum Beispiel so, oh Alter, ich war letztens auf dem Laden, musste 2 Kilometer latschen, in meinem Rucksack war nur ein Brot. Muss mein Charakter jetzt wirklich diesen 2 Zentner schweren Gepäck, auch wenn er es tragen könnte, mitnehmen? Oder, das ist eine hervorragende Überlegung, bei der ich ganz ausdrücklich herzhaft gelacht habe. Und zwar wollte meine Spielgruppe, hatte am Anfang relativ wenig Geld und wollte dadurch Geld sparen, dass sie sich keine Ration kaufen, sondern frische Brote. Die wollte als einzige Nahrungsquelle Brote haben für 10 Tage. Also wenn ich mir das im LARP vorstelle, dann 10 Tage Brot essen zu müssen, das ist. Ich hätte ja schon nach einem die Schnauze voll. Ja, eben. Also, ja, die waren doch auch satt. Also. Ja, wahrscheinlich, weil die Hobbits mit Lembas Brot gut auskommen. Ja, das ist ja schon nicht völlig, aber trotzdem fand ich das sehr lustig dann. Ja. Ich weiß nicht, wir haben uns da bestimmt auch auf irgendwas geeinigt, da kann ich mich jetzt nicht mal im Detail dran erinnern, aber naja, warum nicht? Brot ist halt bei dir und den günstiger als eine Wegration. Und macht auch satt. Sehr schön, sehr schön. Ja, was hast du? Hast du jetzt noch eine Lücke in meiner Hobby-Wall entdeckt? Ja, habe ich. Und zwar Computerspiele. Ja, die habe ich absichtlich nicht genannt. Ach so. Ich finde aber, die passen sehr gut. Ja, also klar, gibt es natürlich Computer-Rollenspiele. Ich hatte da ab und an ja auch mal eins gespielt, trotzdem nie die Faszination wie für das Hobby-Rollenspiel. Der wesentliche Unterschied oder ein ganz wesentlicher Faktor beim Rollenspiel, als auch bei den auch nicht bei jeder der Hobbys, die ich genannt habe, ist aber natürlich, dass man mit anderen zusammen das betreibt. Und beim Computer hast du halt, du sitzt halt allein davor, das ist irgendwie noch was anderes. Klar gibt es auch Austausch darüber oder man hat mittlerweile Massive Multiplayer ist online. Ja, ist ja voll 90er, ey. Ich kenne die Leute, die allein vor dem Computer sitzen. So. Jetzt beweise ich mir, du mir das Gegenteil. Nein, gibt natürlich auch vieles mit Zusammenspielen und über Teamspeak und so ein Generve, aber. Naja. So Techniker Schnickschnack haben wir festgestellt, ist eh nicht so meins. Naja, aber ich kann jetzt einfach die Schleife zu mir ja ziehen. Denn ich bin ja nun seit von Kindesbeinen an mit Computern aufgewachsen. Und hatte aber früher. Ich auch. Nutze sie aber zu anderen Dingen. Oh, Respekt. Und habe natürlich auch dann viel mit Spielen verbracht, aber das waren halt dann früher diese Jump'n'Runs oder was halt dann so für die weniger die Rollenspiele, die es ja damals aber auch schon gab. Ultima zum Beispiel, eine der ganz großen Serien da früher. Mit auf C64. Ultima Online war doch, glaube ich, sogar das erste oder zweite große Online-Ding. Vom später. War eins der auch noch vor Warcraft halt als. Zumindest, als ja, das ist weit, weit vorher, ja. Das ist richtig. Also selbst als ich mit DSA damals ja, oh gut, wie gesagt, ich kann es nur oft genug, nicht oft genug sagen, wir waren halt 10, 11 Jahre alt. Da hat man das noch nicht so in Verbindung gebracht. Aber dann später, wo ich dann mit D&D angefangen habe, da auch angefangen habe, auch dann die Bücher, also Fantasy-Bücher zu lesen. Ja. Lesen, haben wir das lesen, stimmt, ja. das ging dann so in eins über. Dann haben mich auch dann die Computerrollenspiele interessiert, dann damals für meinen Amiga, ja, Eye of the Beholder und das habe ich später Anders tatsächlich Star, auch noch mal mit Begeisterung gespielt. Das ist auch mit Dungeon Master. Dungeon Master als ein ganz großer Klassiker aus den 80ern. Naja, das war halt, also so konnte ich dann, das hat dann für mich einfach, also hat mir dann den Weg für die Computerrollenspiele geebnet, die ich halt nach wie vor ja noch gern spiele. Also von daher, für mich hat das Hobby gepasst. Soweit ich weiß, gehalten. Ne? Also, ja. Und ich habe mal vor 2 Jahren das hier Dragon Age gespielt, ja. Aber wie gesagt, also für die vielen Vorschusslorbeeren, ja, das Durchspielen hat Spaß gemacht, war einige Sachen mal noch toll, aber diese linearen, schlauchartigen Dungeons gingen mir echt irgendwann auf den Sack. Ich meine, ich glaube, dass ich Anfänger war, kam dem Ganzen noch entgegen, weil da ging es mir nur halb auf den Sack. Aber die waren ja so überhaupt keine Herausforderung. Ja, vom Layout meine ich jetzt. Das hat sich so ein Dungeon, ja, ich meine, klar, es ist für einen Anfänger ist es super, weil du musst immer nur durchgehen und kannst dich da nicht verirren. Das ist ja auch total frustrierend. Das zweite Rollenspiel, was ich gespielt habe, dann vor 2 Jahren, da ist dann plötzlich dunkel geworden. Da habe ich es ausgemacht. Du meinst Morrowind. Ich hatte echt keinen Nerv, da rauszufinden. Alter, die können das so nicht dunkel machen, wenn ich jetzt spiele. Ja. Nicht lustig. Ja, das wurde Nacht, ja. Im Spiel. So viel zu den Tages- und Nachtzeiten. Ja, ich habe auch nicht rausgefunden, wie ich die Zeit weiterstellen kann oder sowas. Vielleicht ist das ja auch gar nicht, wer weiß. Aber ich war mitten in der Wildnis und es ist dunkel geworden. Ging auch nicht. Ja. Du kannst dich aber auch da hinlegen oder dich, bis es dann wieder Tag wird. Vielleicht suche ich mal in 2 Jahren nochmal raus. Okay. Ja, kommen wir zur Frage 27. Ungewöhnlichste Umstände oder Location, unter in der du gespielt hast. Also Umstände, unter denen du gespielt hast, oder Location, in der du gespielt hast. Tja, also ungewöhnlichste Umstände hatte ich eigentlich nie wirklich. Also ich wurde weder in Gefangenschaft zum Rollspiel gezwungen oder dergleichen. Ich bin aber mal, da waren wir beim Fantasy Spielefest. Ja. Und da bin ich mit unserer damaligen Begleitung, mit dem Michael Kühl, in einen Vampire-Lab geplatzt. Ja. Das war leider nicht beabsichtigt. Und da mussten wir als stille Beobachter, dann mussten wir erstmal ein bisschen warten, bis sich die Szenerie wieder beruhigt hat. Und dann konnten wir uns wieder entfernen, als wir dann auch angesprochen worden, wer wir denn sein. Und dann, wir sind leider nur zufällig hier. Das war wieder ein bisschen skurril. Aber, ich erinnere mich noch, dass ich einen Abend auf dem Kiesparkplatz geschlafen habe, bis ich in der zweiten Nacht gewechselt habe auf den Grüngrasstreifen der Straße. Das war schon sehr hart, ja. Das war im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich habe im Auto geschlafen, mir ging es immer gut. Ja, das war eigentlich so dann tatsächlich das skurrilste Erlebnis oder der skurrilste Umstand. Jetzt habe ich natürlich nicht aktiv mitgespielt. Hätte ich es mal gemacht, vielleicht in dem Moment. Das Vampire Lab und skurril passt immer gut. Ja, ich habe mir immerhin 3 Sachen aufgeschrieben. Ich fange mal an mit einem, wo du auch beteiligt bist, nämlich Treffpunkt X. Oh, das wollte ich jetzt gerade noch erwähnen. Ach, das ist ja. Was auch noch spontan eingefallen ist. Genau, wir haben nämlich wir haben relativ oft gespielt in unserer Jugend, auch häufig in dieser Konstellation, dass wir beide und noch ein, zwei, genau. drei andere. Das war in freier Natur. Und haben dann in einem ja, Park oder Durchgang oder ja, im Prinzip genau, so Grünstreifen, ne? Ja. Und das war relativ abgeschieden, Tisch, Bank und da konnte man hervorragend Rollenspiel spielen. Das haben wir dann auch einige Male dort gemacht. Ja, war auch geil. Ja. Schönes Fleckchen, auf jeden Fall. Ja, dann bei den Pfadfindern habe ich tatsächlich auch schon beim Wandern Rollenspiel gespielt. Das ist auf jeden Fall in mehr oder minder ungewöhnlich, dachte ich mir. Und davon hatte ich ja schon berichtet, von dem Zugabenteuer im Zug. Ja. Genau, das war auf jeden Fall auch ein spannendes Abenteuer, hat die ganze Fahrt kürzer gemacht und ist auf jeden Fall eines der besten Abenteuer. Und ich habe es sogar würfellos gespielt, also ja, das weiß ich gar nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall war es natürlich sehr erzählerisch und spannender Krimi-Plot. Mit überraschendem Plot-Twist-Walle. Hat's denn eigentlich, konntet ihr das dann überhaupt während der Zugfahrt lösen? Ja, weil irgendwann, meine ich, war die Situation so, dass es im Prinzip so, weil sie hatten ja alles durch und dann hat sich, meine ich, der Bösewicht auch quasi sozusagen offenbart und sie alle damit überrascht. Das war echt cool. Also das hat genau richtig gewirkt. Okay. Genau, der Bösewicht war einer der Spieler und damit haben die anderen Spieler halt so überhaupt nicht gerechnet. Ja. Das hat gut geklappt. Sehr gute Taktik. Ja, also damals, ich meine, wir waren 13, muss ich sagen, war das eine hervorragende Idee. Gut, da hatte ich auch beim LARP, muss ich sagen, beziehungsweise beim Pfadfinder-Gruppenspiel, das war, glaube ich, das Jahr danach oder das Jahr davor, da habe ich dann auch mir gedacht, von meinem damaligen Pfadfinder-Anführer, der Gruppenführer, dem gebe ich jetzt mal eine Rolle und der muss intrigieren gegen seine Freundin. Das gab hinterher Knatsch. Ja, naja, aber ich war 13, insofern sei mir das verziehen. Okay. Ja, da haben wir alle mal Dummheiten gemacht. Die nächste Frage, bei der ich allerdings glaube, dass sie nicht ganz hundertprozentig so übersetzt wurde. Was würde dich am meisten überraschen, wenn ein Freund das noch nicht gesehen oder gelesen hat? In Klammern, vermutlich jeder hat einen Stapel des Charmes mit Büchern oder Filmen, die er noch lesen oder sehen oder spielen möchte. Pile of Shame, ja. Also ich denke mal, die Frage zielt einfach darauf ab, was würde dich am meisten überraschen, was ein Freund bislang noch nicht gelesen oder gespielt hat. Also ich meine, bei mir, bei dir überrascht mich quasi in jeder Sekunde meines Daseins, dass du die Game of Thrones Serie irgendwie nicht magst, weil die ist echt der pure Wahnsinn. Ich mag die Bücher auch sehr gern, aber du hast sie ja noch viel früher gelesen und liest sie ja gerade nochmal. Ich verstehe nicht, wieso diese Game of Thrones Serie nicht bei dir zündet. Die müsste eigentlich Kabam machen. Ja, ich kann es dir auch nicht so. Also ich kann es dir sagen, aber ich verstehe es selber nicht. Also schon die ersten Bilder, die ich gesehen habe, haben überhaupt nicht zu meinen Bildern im Kopf gepasst. Und komischerweise war danach sofort das Feuer aus. Also es war, ja. war Ende. Hat mich seitdem auch nie wieder gereizt. Ich habe es mehrmals versucht, aber es hat mich nie gepackt. Ich habe tatsächlich geschafft, in Staffel 1 und Staffel 2 jeweils die Bücher vorher zu lesen. Und ich war, glaube ich, als ich Staffel 1 geguckt habe, trotzdem noch überrascht, als ein gewisser Tod eintrat. Also, ja. Na gut, also das auf jeden Fall, dann habe ich noch quasi Kugel, sollte jeder gelesen haben. Und ich bin irgendwie überrascht, wenn das irgendwer nicht kennt. Dying Earth, Kugel, hast du auch schon genannt. Ja. Ja, wie schaut's bei dir? Kann ich nur beipflichten. Also, du hattest mir das damals ja auch ans Herz gelegt. Aufgezwungen. Nach anfänglicher Skepsis, weil mir Kugel erst sehr unsympathisch war, ja. Wollte ich es eigentlich dann schon weglegen. Konnte ich aber nicht, weil Kugel ja charakterlich extrem schwankt. Und aber auch storymäßig, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Erst durchgehend ein Arschloch, aber dadurch, dass er manchmal auch so unglaublich fieses, großes Pech hat, bemitleidet man ihn. Das ist einfach so. Ja, es passiert so viel und dieser Reichtum an Ideen ist wunderschön. Also er hatte mich in dem Moment, muss ich ganz ehrlich zugeben, als nun die klassische Jungfrau in Nöten um Hilfe schrie und er einfach mal entschieden hat, oh nö, klingt nach Gefahr, da gehe ich nicht hin. Und er dann später auch den Leichnam dann von ihr fand. Das fand ich schon sehr gut. Das ist eine wunderschöne Idee eigentlich. Also auch da mal das einfach zu drehen. Das, ja. Aber genau. Da gibt es unheimlich viele von diesen Momenten und dafür liebe ich dieses Buch. Ja, ja, das hat mich damals auch tatsächlich dann gefesselt. Ja, genau. Was überrascht? Nur Kugel oder hast du noch was anderes, was dich bei irgendwie jemandem überrascht, dass das nicht gelesen hat? Oder gesehen oder gespielt? Ja, überrascht nicht. Also ich kenne genug, die den Herrn der Ringe nicht gelesen haben. Ja, also falsch. Es gibt viele wiederum, also es gibt viele, die sagen, ich bin über die ersten 100 Seiten nicht hinausgekommen. Ja, also was ich tatsächlich mal nicht geschafft habe, ist hier quasi der zeitliche Vorgang, also dieser Hintergrundband zu Herr der Ringe. Silmarillion. Silmarillion. Oh, ja. Alter, das ist ja furchtbar gewesen. Naja, was heißt furchtbar? Das ist natürlich schon gehalten, also schon geschrieben im Stil der Bibel zum Beispiel. Also die Schriftart, die Satzsetzung und so weiter. Das spricht auch nichts dagegen, aber es ist so unheimlich nicht zugänglich. Ich habe das, glaube ich, 30 Tage lang versucht und hatte nach 30 Tagen 100 Seiten geschafft. Und damals habe ich wirklich eigentlich an einem Tag 100 Seiten gelesen und wenn nicht sogar deutlich mehr. Also das war damals echt ein Klotz, da würde ich wahrscheinlich mal 3 Sätze schaffen pro Tag. Ich habe es tatsächlich durchgelesen. Silmarillion. Ich glaube, da hatte Blind Guardian gerade Nightfall in Middle-Earth raus, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, darum habe ich mich mir deswegen nochmal versucht, mir näher zu bringen. Aber, ne. Gut, ja, gut, das kann ich durchaus verstehen, wenn es keiner kennt. Ja, ich wollte sagen, das überrascht nicht, wenn ich lese. Ja, nee, Hobbits habe ich am Pfadfinder-Lagerfeuer schon vorgelesen gekriegt. Das hat schon damals meine Gedanken zum Sprudeln gebracht. Wie sicherlich auch irgendwie in meinem Geschmack beeinflusst. Ich habe lange Stephen King gelesen eigentlich. Ja. Und bin dann doch über das Stephen King-Buch, ich glaube, Der Drache heißt es, auf den Fantasy-Geschmack und dann bin ich so langsam Einsamer Wolf zu Fantasy umgeschwenkt. Ja. Ja, und dann total darauf eingeschränkt. Ja, ich habe zum Beispiel Hobbit, also Herr der Ringe generell, bin ich erst relativ spät. Also da, also Herr der Ringe kannte ich im Prinzip schon seit den 80ern, weil ich das erstmal darauf gestoßen bin über diesen komischen Zeichentrickfilm. Und der ist mir aber halt hängen geblieben, also von den, und daher kannte ich das. Dass der ältere Bruder eines Ralph Freundes Bakeshi mir seine Herr der Ringe Trilogie einfach geschenkt hat. Ich die mit Begeisterung weggelesen habe dann. Das war kurz nachdem der Drache hier von Stephen King und dann kam das Buch und dann, Alter, da will ich viel, viel, viel, viel, viel mehr. Und dann kam auch Rollenspiel dazu, halt über Einsamen Wolf und so weiter. Ja. Gut. Nächste Frage. Du kannst überall auf der Erde spielen. Welchen Ort willst du? Frage 29. Choose it now. Ich würde gerne mal in einer alten englischen Schlossruine spielen. Ja, verständlich, aber... Gibt's kein Aber, ich würde das gerne machen. Ja. Ich habe mich gleich realistisch orientiert und gedacht... Ach so, das ist unrealistisch. Ja, klar. England, weit weg. Nicht mal in der EU, kommt man nicht mehr. Weltuntergang ist auch in 3 Jahren, also... Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, so ein schönes, breites, geräumiges Wohnzimmer... Oder am besten 2 oder 3 davon und finden wir das im Möbelhaus. Ich würde also gerne mal im Möbelhaus mit teuren Möbeln spielen und nach einer Stunde dann ins nächste Zimmer ziehen. Das wäre großartig. In die Einbauküche. Oder nochmal auf der Slaymansion-Burg, aber möglichst, wenn gerade Slaymansion ist. Aber das haben wir nicht. Das haben wir bald, ja. Ja. In einem Monat, anderthalb Monate. Nee, auf einer Burg oder so spielt es auch immer cool. Auch Haus Wetterstein mag ich als Location. Dieses wurde zwar später gebaut, aber es wirkt halt als Fachwerkhaus sehr mittelalterlich und rustikal. Das ist schon eine schöne Atmosphäre, auch wenn man halt Kamin anmacht. Das ist halt was anderes, als wenn man zu Hause an Heizung sitzt. Aber ja, das reicht mir noch hin. Ganz so anspruchsvoll wie ich. Aber das passt natürlich jetzt zur nächsten Frage. Ja. Beschreibe das ideale Spielzimmer, wenn das zur Verfügung stehende Budget unbegrenzt wäre. Yeah. Wäre es dann trotzdem das Möbelhaus oder hättest du die Möbel dann bei dir im Haus? Wahrscheinlich gekauft und noch einen riesigen Würfelbehälter daneben. Und ich würde jeden Würfel noch einmal benutzen. Ah, ausmachen. Noch einmal. habe ich mir aufgeschrieben, das gibt es natürlich viele, viele, viele, viele Wünsche. Aber praktischerweise oder auch unpraktischerweise braucht Rollenspiel ja gar nicht viel. Insofern reicht mir ein großer Tisch, etwas Abstellfläche, große Stühle, gut klimatisiert, kleine Auswahl an Battlemaps und Figuren. Also sprich, das Möbelhaus wäre immer noch super. Nein, also ich finde, dass du brauchst zum Rollenspiel nicht viel und es kommt auch gar nicht drauf an, wo ich spiele, wenn sozusagen so ein paar Grundbedingungen erfüllt sind, dann ist mir das fast egal. Es kommt ja auch drauf an, was man... Das hat auch keinen Mehrwert zwingend für mich. Ja. Ja, gut, ja. Mehrwert hat's. Also es kommt ja auch drauf an, was man spielt. Also wenn ich jetzt ein Science-Fiction-Rollenspiel spiele, muss ich das nicht unbedingt irgendwo im Gewölbekeller spielen. Weil mich das jetzt immersiv nicht unterstützt. Auf das Slay Mansion, da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Räume. Da gibt es halt den Gewölbekeller, auch der nach Gewölbekeller riecht. Spiele ich auch gerne, aber da habe ich zum Beispiel auch Slayhand gespielt. Aber ich hätte das genauso gut in fast jedem anderen Raum spielen können. Der Umstand war, dort war ich allein. Wenn ich woanders allein im Raum gewesen hätte, das wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht für mich. Ja. Also von daher die coole Atmosphäre. Ich bin ja so aufs Rollenspiel fokussiert oder da würde ich das jetzt gar nicht großartig wahrnehmen. Da könnte ich auch bei uns auf Arbeit spielen am Tisch. Könnte die Stühle ein bisschen gemütlicher sein, aber sonst ginge das wahrscheinlich genauso gut bei Neonlicht. Also. Ja, ich bin da. Denke, das ist auch. Atmosphäre-Spieler überhaupt nicht, weil die Atmosphäre entsteht ja durch das Spiel. Also im Kopf ein bisschen Atmosphäre am Rand. Ja, klar, das kann coole Effekte haben. Ich mag das auch beim LARP total. Und wenn es beim LARP dämmerig in der Taverne ist, aber im Rollenspiel muss ich halt Würfel ablesen können. Ja. Ganz wichtig. Ja. Das stimmt. Ja, kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Geht mir letzten Endes ähnlich. Am klassischen Wohnzimmertisch hat sich jetzt nicht viel geändert von meiner Einstellung her, wo man spielen muss. Oder kein Microsoft Surface zulegen. Kein Microsoft Surface zulegen, nein, ist nicht unbedingt notwendig. Gebe ich da vollkommen recht. Ich meine, es muss bequem sein. Man muss ja schließlich auch 6 bis 8 Stunden im schlimmsten Fall oder noch länger da auf seinem Hintern sitzen bleiben. Ja. Der Tisch muss eine vernünftige Höhe haben und so weiter und so fort. Also im Prinzip reicht keine das Wohnzimmertische. Schon. Verbrennt alle Wohnzimmertische. Ja, ist richtig. Das ist, also Esstisch beispielsweise, das ist ja dann schon was anderes. Aber es muss halt alles dahingehend natürlich dann passen. Das ist schon richtig. Aber ja. Nichtsdestotrotz, wenn ich unbegrenztes Budget hätte, dann hätte ich mir besagtes Schloss in England gekauft. Würde es komplett wieder herrichten mit einer riesigen Bibliothek. In meiner eigenen Hausbar, die unglaubliche Vorräte enthält, würde ich dann entsprechend spielen wollen und immer schön einen köstlichen Brandy auf meiner Seite. Bier. Also gute Feldschlösser von 2007 noch. Richtig. Und dann würde ich noch den Gewölbekeller ausbauen und da vielleicht auch noch was hinstellen. Ja. Dann muss ich doch mal beim Möbel aus. Es gibt ein Möbel, was mich tatsächlich total fasziniert, was auch seltsamerweise total teuer ist. Und zwar diese Leder-Sofas und Sessels, die quasi so diese Kuhlen überall haben. Weiß nicht, ob du die kennst. Sessels. Kuhlen? Ja, also die sind so an diesen Stellen eingenäht. Also die haben total. Ich suche mal ein Bild dazu raus. Die sind aber relativ teuer. Und da Private Eye oder Cthulhu zu spielen, das stelle ich mir sehr charmant vor. Du meinst diese Knöpfe, diese Druckknöpfe oder was meinst du? Ja, aber die sind so vertieft dann halt eingenäht. Das ist schon sehr. Okay. Also ich habe die schon, sieht man auch häufiger mal in Filmen und so, das hat schon Flair und. Geht der mit den hohen Lehnen? Ja, hohe Lehnen sollen die auf jeden Fall haben. Dann kannst du in den Löchern halt Würfel verstecken oder so. Also das siehst du ja den praktischen Nutzen. Ja, absolut. Ja, nee, also die gefallen mir optisch persönlich sehr gut. Aber derzeit viel zu teuer für mein Budget. Derzeit, ja. Ja. So. Bester Rat, den du erhalten hast für ein Spiel deiner Wahl. Die letzte reguläre Frage. Ja. 31. Weiß ich nicht, ob das der beste Rat ist, weil ich es noch nicht getestet habe. Ich war vor ein paar Tagen in meiner Stammkneipe. Und weil ich mit dem Besitzer der Stammkneipe ja eine Pathfinder-Spielrunde habe. Also aktuell nicht mehr, die ist ja kaputt. Ich wollte gerade fragen, ihr habt wieder eine? Nein, wir haben keine. Aber er hat mir letztens gesagt, Spiel nicht in Sonne luften. Das hat er mir Gott sei Dank nicht gesagt, ja. Weil das weiß er schon. Er meinte aber, dass das Crafting-System bei Pathfinder viel zu mächtig sei, im Gegensatz zu regulären Zaubern. Und wenn ich bei Pathfinder jemals wieder mal einen Charakter spielen sollte, dann soll ich mir doch einen Krieger nehmen, der auf Handwerk geskillt ist. Um Gottes Willen. Also ist das ein guter Rat, Ingo? Für meinen Spielgeschmack ist das Schlimmste, weil ich bin ja derjenige, der es mag und liebt, aus dem, was da ist und was er kriegt, sozusagen was zu machen. Und nicht irgendwie sozusagen, im Sonderband 7 gibt es auf Seite 37 irgendeinen coolen Gegenstand, der, ne, da bin ich, das mag ich nicht. Gut, gebe ich so weiter. Ja, aber ich glaube, ich ticke da auch ganz anders als der Felix, auch wenn ich, oder nee, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Tim. Als der Tim, genau. Und auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, vermute ich das mal, auch wenn unser grundsätzlicher Spielstil vielleicht sogar in eine ähnliche Richtung geht. Nein. Okay. So, was habe ich mir aufgeschrieben? Egal, mir ist mittlerweile was Besseres eingefallen. Nämlich, der Satz, der Spielleiter hat nichts zu wollen. Das ist mir zwar so direkt nicht begegnet, also hat mir niemand direkt gesagt. Ist halt mehr über die Internetschiene in mich eingeflossen. Aber ich muss sagen, das ist ein Satz, der mich extrem geprägt hat. Zum einen, weil ich früher gar nicht gerne gespielleitet habe. Ist auch noch heute so, dass ich auch heute die meiste Zeit Spieler bin. Klammer auf, wenn man jetzt den SL ist natürlich auch ein Spieler, aber ich meine jetzt, also ja, ein SC zu spielen, ja. Wird auch der Hörer wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Ja, jedenfalls hatte ich damals das Gefühl, ich muss das Abenteuer in eine gewisse Richtung pressen, damit das passt. Aber ich habe auch schon früher nicht die Würfel gedreht, also kurzum, das ist eine stressige Aufgabe, die Spieler dazu zu bringen, etwas zu tun, worauf sie vielleicht gar keinen Bock haben. Und seit ich kapiert habe, es ist gar nicht meine Aufgabe, sie irgendwie hinzubringen, sondern einfach nur zu gucken, was machen sie und sich das entwickeln zu lassen, daraus Ergebnisoffenheit, wir hatten es beim letzten Mal abzuleiten, das finde ich ganz wichtig. Und das heißt halt, natürlich darf ich einen spaßigen Spieleabend wollen, etc., etc., aber ich möchte keinen Einfluss darauf auf, so, ich habe das manchmal so eine Runde, die ist damit überhaupt nicht kompatibel. Die versuchen dann immer den Spielleiter zu lesen, so, Marke, was möchtest du denn, was wir tun? Da ich aber nichts will, prallt das natürlich regelmäßig an mir ab, das klappt dann so gar nicht. Aber ansonsten ist das ein ganz hervorragendes Prinzip, was mir sehr viel Spielspaß bringt, was mich jedes Mal neu überrascht, was an diesem Abend passiert. Ja. Deswegen macht mir das Spielleiten wieder richtig viel Spaß, wenn ich es immer mache. Also gebe ich dir auch recht. Du hast ja, ich weiß nicht, ob du das nur mir gesagt hast oder auch in der letzten Podcast-Episode, dass du ja Falkengrund mehr als einmal geleitet hast und du gefragt wurdest, wie kannst du das denn mehr als einmal spielen? Das ist auch total langweilig. Sich das ja aber jedes Mal in der Spielrunde was Neues ergibt, weil die Spiele auch anders angehen. Neue Aspekte, das, genau. Und wenn man da entsprechend, das war auch eigentlich der beste Rat, den ich bekommen habe. Ich leite ja nun nicht viel, aber ergebnisoffen leiten hat auch mir persönlich viel gebracht, einfach weil es sich bewährt hat. Also auch keine Angst haben vorm Scheitern zum Beispiel, dass die Gruppe scheitert, auch ein Scheitern, das kann sich genauso gut anfühlen. Ich weiß noch, mein erster TPK, also wo ich Spieler war und auch an deiner Seite gestorben bin, das ist eins meiner liebsten Rollenspielerlebnisse bis heute, weil es einfach eine super spaßige Runde war. Auch gerade dieser letzte Abend. Ich hätte es nicht anders haben wollen. Also so wäre es irgendwie dahingemauschelt gewesen, dann hätte ich, das hätte die ganze Runde für mich entwertet. Mhm. Auch im Nachhinein. Da hätte ich dann. Ja, naja, gut. Ja. Alles klar, wir haben noch ein paar Bonusfragen. Da können wir mal reingucken. Die sind mal. Ja, okay. Also ich lese sie einfach mal vor. Falls es einen in Häkchen Eiswagen gäbe, der Rollenspielrunden liefert, welche Geschmacksrichtung sollte er dir liefern? Hast du die Folge gelesen? Wie interpretierst du denn die Frage? Also ich habe einfach mal aufgeschrieben, ich möchte eine Riesenkugel Fantasy mit einem extra Schuss Wildnis. Und zur Zeit würde ich noch so was zum Reinstecken mit Technik nehmen. Oh. Und Science-Fiction-Technik. Numenera oder Numeria-Ding, da stehe ich zur Zeit gerade total drauf. Ja. Ja, kann man also quasi einen Waschmaschinen-Chip mir noch in das Eis oben reinstecken und ich knabber es mit. Okay. Ja, nee, dann kann ich sagen, dass mein Eis nach Möglichkeit nach Dreck schmecken muss. Schweißdreck und Tränen. So, wie bevorzugt es deine Gruppe ins Spiel einzusteigen? Das kann ich eigentlich relativ fix beantworten. Indem sich die Charaktere schon kennen und gemeinsam gerade irgendwo Rast machen und dann kommt plötzlich jemand auf sie zugelaufen und sagt, hey, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Helden. Und schon geht's los. Okay, ja, okay, ist auch ein easy way. Achso, und ihr kennt euch vorher. Okay, ja, das ist ja durchaus bei Con-Runden oder so durchaus legitim. Ja, nee, muss ich differenzieren. Wenn ich jetzt von unserer Spielrunde ausgehe, wenn sich ja schon die Spieler kennen, dann fühlt es sich für die meisten einfach besser falsch, sich auch die Charaktere kennen. Richtig, also es fühlt sich dann falsch an oder fremd an, wenn die sich halt nicht kennen und man muss erst so ein bisschen irgendwie die Nähe zueinander suchen in-game. Das gefällt den vielen tatsächlich nicht, also den meisten aus meiner Spielrunde gefällt es nicht. Bei der Con-Runde finde ich es wiederum angebracht, weil sich da auch, wenn man auch die Spieler nicht kennt, so auch dann so den sozialen sich erst kennenzulernen, aber gut, da hast du meistens die Zeit nicht für. Also. Ja, gut. Kommt auf die Con-Runde an. Ja, ich habe die Frage ganz anders interpretiert. Ich dachte nämlich nicht quasi nicht der Einstieg der Charaktere ins Spiel, sondern tatsächlich der Spieler am jeweiligen Abend ins Spiel und habe dann festgestellt, das ist leider oft, gut, ich habe ja durchaus diverse Gruppen, man verplaudert sich denn doch oft, bevor es dann losgeht. Und das Beste ist halt immer oft einen Startpunkt setzen. In der Star Wars-Runde hat sich zum Beispiel etabliert, dann einfach irgendwann den Star Wars-Soundtrack zu starten. Ich habe ja da sogar den Crawler für geschrieben, das war auch ganz gut, weil dann ab dann ist man dann im Spiel und es geht los. Genau. Okay, ja, so habe ich die Frage jetzt gar nicht gelesen. Aber sollte man als SL dann auch immer darauf achten, dass man halt irgendwann loslegt. Ja. Gut, genau, haben wir genau anders interpretiert. Ist auch nicht schlecht. So, was haben wir noch? Wie kann die Gruppe den Gastgeber eines Spielabends sinnvoll unterstützen? Ja, habe ich schon eine Antwort. Ja. Indem sie mit helfen, aufzuräumen. Ja. Ist tatsächlich gar nicht so. Man mag es nicht. Wir haben ja auch zwei, drei Mal bei mir gespielt. Ja. Und was sie für Müll dagelassen haben, den ich weggeräumt habe, das ging mir total auf den Sack. Wenn die mithelfen, aufzuräumen, also wenn wirklich viel Müll da ist, Papier, was weiß ich, da allein schon helfen, mir das wegzuräumen, ist schon viel geworden. So, was habe ich denn? Ich habe es einfach mal anscheinend auf den SL erweitert. Gastgeber und SL sind für unterstützen, genau, weil der Gastgeber ist ja häufig der Spielleiter. Ja. Und in dem Fall sind so Sachen wie zum Beispiel die Initiative-Liste übernehmen sehr hilfreich, weil der Spieler hat eh meistens viel zu tun hat, dann kann man mit der Initiativeliste durchaus ganz hilfreich, wenn er die nicht führen muss und ein Auge drauf haben muss. Dann sowas wie nicht ständig das Handy zücken und da los, das ist auch furchtbar. Genau, wenn man der Charakter mal gerade nicht im Spielfokus ist und dann fangen die Leute an, da in der Ecke rumzuplaudern über was anderes und Fußball und so, oh, das stört, das kommt, diese Töne, die gehen nicht nur einen Meter weit und sind dann plötzlich weg, sondern die gelangen auch in das Ohr aller und das stört extrem. Ja, also wo ich dir recht geben muss, ist noch, das hast du gerade so schön erwähnt, die Handys zücken. Ja. Das ist wirklich zur Unsitte geworden. Danke, dass ich und jetzt das unterstützt werde. Nee, weil du es mir selber gerade erwähnt hast, mir das auch aufgefallen ist auch, dass gerade wenn die Charaktere nicht im Fokus stehen oder auch die Spieler halt dann nicht im Fokus stehen, dann wird das Smartphone gezückt und vielleicht mal kurz die WhatsApp-Nachrichten gecheckt oder auf Facebook mal eben geguckt. Ja, aber du bist halt ist komplett raus aus dem Spiel. Ja. Und wenn man dich dann anspricht oder so, dann kommst du auch nicht mehr wieder so schnell rein. Also es kommt immer darauf an. Ich meine, na klar, wenn ich jetzt bei Pathfinder haben wir auch neulich einen Kampf gehabt auf Stufe, weiß ich nicht, 7, glaube ich. Und das hat echt lang gedauert. Also, und wir hatten einen Magier dabei, der nochmal der seine Runde echt lang gezogen hat. Gut, da bin ich dann auch mal so, dass ich dann merke, okay, der ist vor mir dran, bis dahin mache ich dann, verabschiede ich mich auch mal geistig und lese was oder so. Und wenn der dann dran ist, dann werde ich wieder und bin wieder drin, ja, oder wenn der eine Spieler vorbei ist. Aber ja, also klar, ne, wenn es wirklich eine Stunde dauert, bis man wieder dran ist, okay, aber das ist ja eigentlich in den allermeisten Fällen halt nicht so. Ja. Gut, dann haben wir noch. Was ist deine bevorzugte Methode der Charakterverbesserung und warum? Ja, interessante Frage, weil ich habe nie das Gefühl, meine Charaktere zu verbessern. Rein objektiv, richtig. Ja, genau. Deswegen kann ich die Antwort auch nicht nur für mich, sondern auch für dich geben. Also ich weiß auch, was für dich am besten ist. Nämlich Erfahrungspunkte und Stufe. So, mögen ja viele nicht mehr, halten das für total altmodisch. Und gerade nicht nur Erfahrungspunkte und Stufe, sowas wie du kannst dann das und das oder das machen. Nein, am besten ist es sowas wie bei D&D. Da kann nämlich so jemand wie du gar nicht dem entkommen, dass er sich sogar auch verbessert. Ja, da kannst du dir vielleicht noch Talent aussuchen, das nichts bringt, aber zumindest dein Grundangriffsbonus etc., deine Trefferpunkte erhöhen sich und da hast du schon mal nichts falsch gemacht. Das ist schon gar nicht schlecht. Hätte ich den Rat beherzigen, ja. Ja, ja, so, nee, das ist aber tatsächlich so bei, also am extremsten ist es mir aufgefallen bei DSA. Da hatten wir halt so eine, unsere Proberunde war da mit, für DSA 4 mit, ich glaube, 5000 Erfahrungspunkten, Abenteuerpunkten ausgerüstet. Und du kannst natürlich 5000 Punkte nehmen und alle oder fast alle in Kampffertigkeiten stecken. Dann hast du da den Riesenkämpfer. Du kannst auch diese 5000 Punkte nehmen und offensichtlich in Bergbau, Minenkunde und Gebirgsblumen stecken. Und in diesem Abenteuer hat das überhaupt nichts gebracht. Prima. Ja, ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Also, dass da reingesteckt wird, der wurde mir so gegeben. Also, es war ein offizieller Charakter, der so gebaut wurde. Jedenfalls, dadurch hast du aber eine extreme Unbalanciertheit zwischen diesen Charakteren. Ne? Ja. Der eine, also, wenn der jemals auf eine Mine stößt, dann ist er wahrscheinlich ein gemachter Mann. Aber bis das passiert, hat er noch viel zu tun, ja, sozusagen. Und wenn es überhaupt kein Abenteuer vorsieht, dass du jemals eine Mine findest, dann. Ja, nee, also, sowas, das ist halt, finde ich halt kritisch. Also, ich finde schon gut, wenn das System halt vorgibt, so, was weiß ich. Das verbessert sich und dann kannst du auch das oder das aussuchen. Ja. Das hat manchmal mehr Vorteile als oder dadurch befinden sich alle, die auf Stufe 6 sind, dann wirklich auf einem Niveau, wo sie auch sich ähnlich ins Spiel einbringen können, egal wie die Situation ist. Drück es mal so aus. Das mag ist eigentlich kommt meinem Stil mehr entgegen. Und es spricht ja auch den klassischen Jagdinstinkt an. Ja. Sammel-Jagd-Instinkt. Ich bin Jäger und Sammler, genau. Ja. Das einfach. Ich würde auch Pokémon Go bis zum Exzess spielen, wenn ich Smartphones nicht habe. Oh, Ingo, das ist jetzt aber, dein Geburtstag ist ja nicht mehr ganz so weit weg. Mal gucken, was sich da Smartphone technisch machen lässt. Ja, also von daher, also das System favorisiere ich grundsätzlich auch. Ja, damit sind wir schon wieder durch die 31 plus 4 Fragen zum RPG Day 2016 und verabschieden uns vermutlich demnächst mit einer Folge zu Beyond the Wall. Jawohl, hinter der Mauer. Bis dahin. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.